In diesem Augenblick drängte sich durch die Menge auf dem Flur Polenka, die gelaufen war, die Schwester zu holen. Sie kam herein, atemlos vom schnellen Laufen, nahm ihr Tuch ab, suchte mit den Augen die Mutter, trat zu ihr und sagte: »Sie kommt. Ich habe sie auf der Straße getroffen.« Die Mutter zog sie neben sich auf die Knie. Durch die Menge drängte sich leise und schüchtern ein junges Mädchen. Ihre Erscheinung in diesem Zimmer, mitten in dieser Armut und Verzweiflung, war grotesk. Ihre Kleidung war von billigster Sorte, aber für die Straße aufgeputzt und hergerichtet, nach dem Geschmack und den Regeln, die sich in ihrer besonderen Welt zu einem bestimmten Zweck eingebürgert haben und diesen Zweck in peinlich aufdringlicher Weise unterstreichend. Sonja blieb auf dem Flur vor der Schwelle stehen, trat nicht ins Zimmer und blickte nur wie verloren vor sich hin. Sie schien noch ganz benommen zu sein, schien vergessen zu haben, dass sie ein seidenes, farbiges, aus vierter Hand gekauftes und hier unpassendes Kleid anhatte, mit einer langen und lächerlichen Schleppe und einer ungeheuren Krinoline, die die ganze Tür ausfüllte. Auch, dass sie helle Stiefel und einen Sonnenschirm trug, den sie doch in der Nacht nicht brauchte, und einen lächerlichen runden Strohhut mit einer grellroten Feder. Unter diesem knabenhaft keck etwas schief aufgesetzten Hütchen blickte ein mageres, bleiches und erschrockenes Gesichtchen hervor, mit geöffnetem Mund und schreckenstarren Augen. Sonja war von kleinem Wuchs, etwa 18 Jahre alt, mager, aber recht hübsch, blond, mit schönen blauen Augen. Sie blickte starr auf das Sofa und auf den Priester und atmete schwer vom schnellen Gehen. Wahrscheinlich hatte sie das Flüstern und einige Worte aus der Menge vernommen. Sie senkte den Kopf, tat einen Schritt über die Schwelle ins Zimmer und blieb stehen, immer noch dicht an der Tür. Die Beichte und das Abendmahl waren beendet. Katharina Iwanowna ging wieder an das Lager ihres Mannes. Der Priester trat zurück und wandte sich beim Weggehen an Katharina Iwanowna, um ihr ein paar Worte zum Trost und als Beileid zu sagen. »Und was mache ich mit denen da?« unterbrach sie ihn scharf und gereizt und zeigte auf die Kleinen. »Gott ist barmherzig. Vertrauen Sie auf die Hilfe des Allmächtigen«, begann der Priester. »Ach, barmherzig, aber nicht mit uns.« »So etwas zu sagen ist eine Sünde, meine Dame«, bemerkte der Priester und schüttelte den Kopf. »Und das ist keine Sünde?« rief Katharina Iwanowna auf den Sterbenden weisend. »Vielleicht werden die, die sich unfreiwillig schuldig gemacht haben, bereit sein, sie zu entschädigen, wenigstens hinsichtlich des verlorenen Verdienstes.« »Sie verstehen mich nicht«, unterbrach ihn Katharina Iwanowna gereizt und winkte mit der Hand ab. »Ja, wofür wollen Sie mich denn entschädigen? Er ist ja selbst betrunken vor die Pferde gefallen. Was für einen Verdienst gab es denn? Doch nur Qual. Er vertrank doch alles. Er bestahl uns und schleppt es in die Schenke. Das Leben der Kinder und meines hat er in der Schenke vertrunken. Und Gott sei gedankt, dass er stirbt. Weniger Ausgaben bedeutet es.«